saß auf meinem Außenposten und hatte eine Wut im Bauch. Seit Tagen war mir schlecht, von Fleisch satt und mit Milch gesäugt. Dazu den Kräutersaft. Tagelang, manchmal wochenlang eingesperrt im Turm. Im Gestank. Auf Außenposten, Darm. Da betete ich. Manchmal hemmungslos Forderungen stellend nach Reichtum und Fleisch und Milch. Musik drang tief hinab zu mir und hinauf zu mir auf den Turm, durch dicke Türen hindurch, durch das Bett. Mit dem Blut kam ein Rauschen herbei und ich hatte eine Wut im Bauch, die aufstieg wie aus dem Morast. Mein Turm wuchs wie eine Pflanze. Manchmal dehnte er sich in die Breite, manchmal in die Höhe. Mitunter stieß er gegen das Bett. Das gab ein Getöse von draußen, ein Wehklagen. Ein Brüllen sogar manchmal. Das lenkte von der Wut ab. Ließ sie nicht verschwinden, aber lenkte von ihr ab. Gab ihr Gelegenheit zu einem Wiederauftauchen aus dem Morast. Zum Gegenanspülen gegen meinen Turm. Es gab keine klar definierte Aufgabe. Es gab auch keinen klar definierten Lohn. Es gab keinen klar definierten Herrn und keinen klar definierten Diener. Ich glaubte immer, ich wäre der Diener. Aber ich glaube jetzt, dass das gar nicht stimmte. Dass der Turm wuchs, hatte mit mir zu tun. Dass er gegen das Bett drückte, hatte mit mir zu tun. Und ich fand heraus, dass ich in meiner Umgebung die Hölle machen konnte. Geradezu einen Aufruhr anzetteln. Die Wut im Bauch aufs Maximum steigern. Bis ich mir einbildete, ich hätte die Wut im Bauch im Griff. Ich auf meinem Außenposten. Ich beschloss eine Selbstbefruchtung. Mein Turm war groß genug für ein Neugeborenes. Ich wuchs mir eine Schwester für inzestuöse Spiele. Ich nährte sie von dem Fett draußen und bettete sie in dem Fleisch. Badete sie in dem Kräutersaft. Und sie wurde fett und träge. Und sie hielt still allem, was ich mit ihr anfing. Und ich vermied es, ihr Sprechen beizubringen. So konnte sie mir nicht widersprechen, so wollte ich sagen. Doch wuchs auch sie eine Wut in den Bauch und ich musste sie töten. Als Geschwür sitzt sie nun unter der Haut. Unter der Oberaufsicht des Außenposten Darm. Die Nagelzelle war blutgesäugt. Ich tobte. Ich rieb mich an den Nägeln. Das gab außen wie innen ein Wehklagen. Das den Turm erzittern ließ. Die Nagelzelle war die Strafe. Aber ich wusste nicht, wer wen bestraft. Denn ich wusste ja nicht, wer war der Herr, wer war der Diener. Und ich musste die Rollen selbst verteilen. Ich legte die Karten und überließ die Rollenverteilung dem Zufall. Und die Karten legte ich so lange, bis sie sagten, was ich für richtig hielt. Und für den Notfall hatte ich den Trommelrevolver. Zur Not konnte ich mein Gefängnis immer noch aufspringen. Mein Außenposten war dazu da, mich selbst zu bewachen. Dass ich nicht aus mir ausbreche. So jedenfalls sah es für einen Außenstehenden aus, hier drinnen. Und dort oben auf dem Turm. Sah schließlich alles anders aus. Und sie sieht auch jetzt wieder alles anders aus, als es wirklich ist. Alles ist vertauschbar. Es gibt keine Sicherheit. Es gibt absolut keine Sicherheit. Nirgendwo. Minutiös putzte ich das Geschoss. Einmal in der Woche besuchte ich das Geschwür, meine Schwester, und sprach mit ihr. Als könnte sie mich mit lebendigen Ohren hören. Und ich sehe ihr zu, wie sie wächst. Ich stellte mir eine Frisur vor, schwarzes Haar ganz glatt, mit einem Blauschimmer. Darunter ein mageres Gesicht, hohlwangig, mit trüben Augen, die trägen Reflexen folgen. Ein zerbissener Mund, dessen Küsse mehr Blut als Spucke hinterlassen, und ein magerer Körper, kaum mehr fähig, den Liebsten zu umarmen. Diese unglücklichen Engel stecke ich in meine Tasche und züchte sie in meinem Turm. So lebendigen Maden heran. So wird mein Außenposten zum Hungerturm und ich zum Herrn über Leben und Tod. Bin wieder Herr, nicht mehr Diener und kann mich aus der Nagelzelle befreien, um die mageren Engel aus dem Darm zu pflücken, Stück für Stück. Das sticht nur einmal kurz. Die Flügelchen lassen sich leicht entfernen, lassen sich aus dem Fleisch ziehen, wie die Löffel aus dem Honig. Die esse ich, im Mund die lebende Substanz. Das richtet mich auf. Die Busse waren voll. Der Busfahrer sah aus wie das Monster aus dem Film mit. Wie das Monster sah er aus, das Frankenstein-Monster, das immer so aussah, als würde es weinen verlassen von allen Schutzengeln. Der Turm wird als Ziel gemieden. Mein Turm steht allein auf seinem Außenposten. Unter dem Himmel aus Fleisch, unter dem Himmel, aus dem die einzelligen Engel fallen und wie Sternschnuppen verglühen. Wolvox-Engel, sich drehend, flügelarm, Vögel der besonderen Art, unwirklich irgendwie, aber doch ganz leiblich, fleischlich, zerplatzbar, Flecken hinterlassend. Überall auf den samtenen Straßen, über die die Busse fahren, sind die Spuren zerplatzter Engel. Wie hingefurzt. Der Regen, der stinkt, wäscht alles weg. Hinterlässt eine saubere Samtstraße. Wer sie sieht, wird mit Übelkeit kämpfen. Der Gestank ist natürlich, der Turm gegenstandslos. Bauch und rauchte. Und blies den Rauch vor mir her und schlug mit den Fäusten in die Rauchschwaden, dass sie sich teilten. Und schließlich fand ich einen befriedigenden Rhythmus und dachte mir einen musikalischen Rest zu meinem Tanz. Ich werde meine Befehle erhalten. Und ich werde meine Befehle geben. Ich werde eine wichtige Aufgabe erfüllen. Mein Turm wuchs mit meiner Bedeutung mit, stieß gegen Fett, dehnte sich unter dem Fleischhimmel aus, wichtig, so wichtig. Ich werde das Geschwür, das meine Schwester war, von der Wand kratzen, damit es keine Marke mehr an mir gibt. Meine Schwester ist ein Marke. Sie ist ein Beweis einer unüberlegten Handlung. Eine Befehlsverweigerung gleichkommend. Ich nehme sie von der Wand. Sie lässt sich nicht leicht lösen. Ich mache mir die Finger schmutzig. Ich fühle, wie sie sich bewegt. Ich nehme sie herab. Esse sie voller Schuldgefühle. Ich esse sie voller Angst. Ich entrinne meinem Schicksal. Ich entgehe der Strafe. Ich vergesse die Befehle. Ich vergesse meine Fehler. Ich bin vergesslich. Der Vergessliche ist der Turmwächter. In Lichtbildern spiegelten sich meine aufgestauten Ideen. Ich warf mit ihnen um mich. Ich war verschwenderisch mit ihnen. Konnte das sein, weil hier keine Busse hielten, niemals und keiner aussteigen konnte? Die gespiegelten und geworfenen Ideen aufzuklauben. Feuerte mir die Augenwund, bis sie rot waren und das Öffnen der Augenlider schmerzt. Außen und innen. Ich sehe mich um. Im Haus der Exkremente. Im Haus des Urins. Im Haus, aus dem die Samtstraßen führen. Und hinauf blicke ich zum Fleischhimmel, aus dem der stinkende Regen auf mich herniedergeht. Ich tausche die Ringe an meinen Fingern. Ich wechsle sie wahllos, solange bis es unnatürlich aussieht. Ich nehme meine Kette ab, die mit der Dienstmarke, mit der ich mich identifizieren muss. Ich werfe sie in den Morast. Aber ich habe keine Gefühle von Befriedigung. Ich fühle mich nicht freier als zuvor. Und die Veränderung der Ringe gibt mir kein Gefühl der Erneuerung. Ich ziehe mich aus. Aber Nacktheit ist kein Beweis für Unschuld. Ich bin jetzt nur noch mehr als zuvor verletzbar. Der Regen trifft die Haut und klebt an ihr fest. Ich muss rennen, ihm zu entkommen. Zurück in den Turm, der sich hinter mir schließt und mit einem unnatürlichen Wind den Regen von mir bläst. Überall die Mageren, aus denen die Maden werden. Die Augenlosen. Ich steige hinauf. Auf dem Ausguck ist alles ruhig. Der Regen fällt vorbei. Die Busse fahren nicht mehr. draußen ist kein Getöse. Es ist Licht, obwohl keine Sonne scheint. Ich nehme Steine auf und werfe sie hinab. Sie treffen niemanden. Ich bete um den Kräutersaft und er erscheint vor mir. Ich reibe mich damit ein. Da beginnt der Saft Feuer zu fangen. Ich nehme einen Stein und schlage ihn mir ins Gesicht. Sofort hören alle Schmerzen auf. Ich blicke aus wunden Augen auf den Fleischhimmel. Schlagen die Wellen über mir zusammen. Ich bin zu kraftlos, um den Stein erneut zu führen. Die Gefühle kehren nicht zurück. Meine Stimme fällt über den Rand des Turms, der Turm fällt über den Rand des Bergs, der Berg fällt über den Rand des Abschnitts, der Abschnitt verdreht sich in sich selbst. Ich werde durchgefroren. Ich werde von innen nach außen gestülpt. Ich werde von Unsichtbaren in Erde begraben. Ich werde von Unsichtbaren aus der Erde aufgehoben. Ich werde als Goldmünze in ein Portemonnaie gesteckt. Ich bezahle eine Uhr. Ich verschwinde in einem tickenden Zeitlauf im Kreise. Jemand beugte sich über mich und sagte, ich trüge keine Identifizierungsmarke. Zu jemand anderem sagte er, ich wäre ein Stück Braten. Viele Menschen murmelten das Wort Irrtum. Und dann die Wörter Entscheidung, Irrtum, Zucker und Blut. Ich erwachte hier. Jetzt stehe ich auf. Ich gehe hinaus auf die Straße. Auf der Straße steige ich in einen Bus. Ich fahre. Der Bus ist schmutzig. Etwas liegt auf dem Boden. Ich hob es auf. Ich halte es in der Hand. Ich esse Aas. Ich würge. Der Bus fährt scharfe S-Kurven. Es rüttelt mich hin und her. Wir fahren an dem Turm vorbei. Sternschnuppen gehen nieder und zerplatzen auf der Straße. Ich bin der einzige Passagier. Und ich war der Fahrer. Ich bin und war allein. Es vergingen Jahre wie ein Augenblick. Das Geschwür, das meine Schwester war, überwuchs und überwucherte mich. Stehend lag ich auf dem Boden. Wurde von dem schleimigen Geäst angehoben und abgesenkt. Ein mageres Mädchen mit zerfressenem Gesicht beugte sich herab zu mir und nickte mir zu. Und wie ich das Gesicht sah, spürte ich wieder diese Wut im Bauch. Sie nahm einen Schluck von dem Kräutersaft in den Mund und spuckte ihn mir ins Gesicht. Die Flüssigkeit war ein Schock. Ich stehe auf, streife das Geschwür ab wie ein Hemd und lasse mich von der Magerin in die Hand nehmen. Ich bin blind für alles außer sie. Und sie gibt mir ein Versprechen. Von jetzt an höre ich ihr